jeder Tag in deinem Leben. Denk daran, du hast schon so viel drauf, so viel ist dir gegeben. Geh den Weg, der vor dir liegt, glaub daran, der Beste siegt. Genieß den Tag und sei bereit. Der schwerste Test liegt jetzt vor dir. Kein Problem, du bist nicht allein. Das Ziel ist nicht fern von hier. Du kannst gewinnen, der Sieger sein. Als kleines Kind schon von Anfang an, du hattest nur den einen Plan. Du willst hoch hinaus der Beste sein. Ja, glaub daran, du schaffst es mit der Zeit. Du kannst es schaffen, aber sei bereit. Du kannst es schaffen, aber sei bereit. Du kannst alles, es kommt die Zeit. Du kannst es schaffen, mit der Zeit bist du bereit. Gib nicht auf. Bleib immer dran, weil man nur mit Mut überleben kann. Dann wird dein Traum auch Wirklichkeit. Ja, glaub daran, du schaffst es mit der Zeit. Du kannst es schaffen, aber sei bereit. Du kannst es schaffen, aber sei bereit. Du kannst alles, es kommt die Zeit. Schaffen mit der Zeit bist du bereit.